Atreo drückte sein Gesicht an die Wange des Pferdes. »Artax«, flüsterte er erstickt. »Oh, mein Artax, willst du mir noch eine letzte Bitte erfüllen, Herr?« Atreo nickte stumm. »Dann bitte ich dich, fortzugehen. Ich möchte nicht, dass du zusiehst, wenn es jetzt mit mir zum Letzten kommt. Willst du mir diesen Gefallen tun?« Atreo stand langsam auf. Der Kopf des Pferdchens lag jetzt schon halb im schwarzen Wasser. »Leb wohl, Atreo, mein Herr, und danke.« Atreo presste die Lippen aufeinander. Er vermochte nichts zu sagen. Er nickte Artax noch einmal zu, dann wandte er sich ab und ging fort. Bastian schluchzte. Er konnte es nicht unterdrücken. Seine Augen waren voll Tränen und er konnte nicht weiterlesen. Er musste erst sein Taschentuch hervorziehen und sich die Nase putzen, ehe er fortfahren konnte. Wie lange er weiter, einfach immer weiter gewartet war, wusste Atreo nicht. Er war wie blind und taub. Er achtete nicht mehr darauf, wohin sein Fuß trat, und doch sank er niemals tiefer ein als bis zum Knie. Auf eine ihm unbegreifliche Art führte ihn das Zeichen der kindlichen Kaiserin den richtigen Weg. Dann stand er ganz plötzlich vor einem hohen, ziemlich steilen Berghang. Er zog sich an den rissigen Felsen empor und kletterte auf die runde Kuppe. Anfangs bemerkte er nicht, aus was diese Felsen bestanden. Erst als er ganz oben ankam, sah er, dass es gewaltige Hornplatten waren, mit deren Rissen und Schrunden Moos wucherte. Er hatte den Hornberg gefunden. Nun musste er nur noch herausfinden, wer und wo die uralte Morla war, die hier hauste. Während er noch überlegte, spürte er plötzlich eine leise Erschütterung durch den Berg gehen. Dann vernahm er ein ungeheures Blasen und Schmatzen und eine Stimme, die aus den tiefsten Eingeweiden der Erde zu kommen schien. »Schau mal, Alte! Da krabbelt was rum auf uns.« Atreo eilte auf das Ende des Bergrückens zu, von woher die Laute gekommen waren. Dabei glitt er auf einem Moospolster aus und geriet ins Rutschen. Es gelang ihm nicht, sich festzuhalten. Er rutschte immer schneller und stürzte schließlich ab. Glücklicherweise fiel er in einen der Bäume, die unten standen, dessen Äste fingen ihn auf. Vor sich sah Atreo eine riesenhafte Höhle im Berg, in der das schwarze Wasser schlappte und platschte, denn dort drin regte sich etwas und kam langsam heraus. Es sah aus wie ein Felsbrocken von der Größe eines Hauses. Erst als es ganz zum Vorschein gekommen war, erkannte Atreo, dass es ein Kopf war, der an einem langen, faltigen Hals saß, der Kopf einer Schildkröte.